Deutschlandfunk. Nach dem Hörspiel des Monats, Fight von Thomas Harlan, stellen wir Ihnen jetzt eine Plattenserie von John Zorn aus New York vor. Radical Jewish Culture. Und das bis 22 Uhr. Dazu begrüßt Sie Karl Lippegaus. In ihrer Musik verschmelzen freie Formen des Jazz mit Klezmer, Experimentalmusik mit Rock, Blues und Punk, Musiker wie John Zorn, David Krakauer, Mark Rebo, Anthony Coleman und Frank London untersuchen mit viel Leidenschaft die Möglichkeiten einer neuen jüdischen Musik. Die große Ausstellung Radical Jewish Culture im Jüdischen Museum in Berlin stellt bis zum 24. Juli diese äußerst lebendige Musikszene mit audiovisuellen Dokumenten, vielen Musikbeispielen, Konzerten und zum großen Teil unveröffentlichtem Material vor. Es ist eine Ausstellung des Musée d'Art et d'Histoire du Judaisme in Paris. Begleitend dazu heute diese Musiksendung hier im Deutschlandfunk. Sie hörten zu Beginn Roberto Rodriguez mit Red Auerbach aus seinem Album The First Basket. Und jetzt soll man es vorher ansagen. Ich glaube, es ist besser, Sie entdecken es selbst. Das ist er natürlich, der Ritt der Walküren von Richard Wagner, hier gespielt auf einer einzigen E-Gitarre in Echtzeit. Und zwar von dem in New York lebenden Gitarristen Gary Lucas, früher in der Band von Captain Beefheart aktiv. Gary Lucas aus seinem Album Street of Lost Brothers, und auch das ist eine Veröffentlichung auf John Sorns Tzadik Label in der Reihe Radical Jewish Culture. Auf die Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin haben wir eben schon hingewiesen. Auch hinweisen möchte ich auf das bevorstehende Festival Jazz and Jewish Culture im Jüdischen Museum in Berlin. Und das findet vom 23. bis 26. Juni statt. Dort können Sie einige der Musiker aus dieser Sendung hier auch live erleben. Zum Beispiel Elliot Sharp, Mark Feldman, Paul Brody, David Krakauer, Don Byron und David Moss. Näheres dazu auf der Website des Festivals sounds-no-walls.de. Also das Festival Jazz and Jewish Culture im Jüdischen Museum in Berlin vom 23. bis 26. Juni. Und hier die allererste Veröffentlichung in der Serie Radical Jewish Culture, Klezmer Madness von David Krakauer, der am 23. Juni in Berlin live zu hören sein wird. Der 1956 in Manhattan, New York geborene Klarinettist David Krakauer wurde mit der Band The Klezmatics international bekannt. Krakauer spielte 1992 bei der berühmten Münchner Uraufführung von John Zorns epischer Komposition Kristallnacht und produzierte auf Zorns Einladung das erste Album der Radical Jewish Culture Reihe Klezmer Madness, gerade gehört. Die Suche nach der kulturellen Identität in der Musik hat Krakauer um die ganze Welt geführt und zu einem der gesuchtesten Klezmer-Klarinettisten gemacht. Jetzt aber der Label-Kurator persönlich, John Zorn mit dem Bar Kochbar Ensemble. In These Great Times, in dieser großen Zeit, so hieß meine erste Platte als Bandleader, erinnert sich der Gitarrist John Schott. Es war ein riesiger Schritt nach vorne für mich. John Zorn hatte mich aufgefordert, für seine Plattenserie ein Album aufzunehmen. Meine Antwort waren 3 Songs für Tenorstimme und Gitarrentrio mit Texten von Kafka, Karl Kraus und Jakob Gladstein, verwoben mit 4 Instrumentalstücken und eingerahmt von 2 Stücken für Solo-Gitarre. Meine Mitspieler leisteten einen großen Beitrag zum Gelingen dieser Platte und ich hatte das große Glück, dem Sänger John Horton Murray zu begegnen, der eigentlich im Opernfach und auf der Konzertbühne zu Hause ist. Ich denke, die Gitarrenpassagen, die ich für In These Great Times komponiert habe, sind weitgehend ohne Vorläufer. Eine extreme Herausforderung. Schönbergsches Komponieren für elektrische Gitarre. Zadik ist ein Wort aus dem Hebräischen und bedeutet Gerechter, abgeleitet von Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit. Mit Zadiks werden vor allem Personen aus der Bibel oder spirituelle Meister bezeichnet. Im hasidischen Judaismus ist der Zadik von zentraler Bedeutung und kam auf, nachdem der Mystizismus einer Elite zu einer sozialen Bewegung wurde, wobei der Rabbi als religiöse Leitfigur den göttlichen Fluss kanalisiert und die Welt damit segnet. 1995 gründete der Musiker John Zorn dieses Plattenlabel in New York, Zadik. Voltaire hat eine satirische Novelle geschrieben, die so heißt. Das ähnlich lautende Wort im Arabischen hat die gleiche Bedeutung. Im klassischen jüdischen Denken ist der Zadik jemand, der die Sünde und das Laster besiegt hat, der dem Materialismus und den irdischen Verlockungen abgeschworen und sich ganz für die Liebe Gottes geöffnet hat. Also jemand, der weder in seinem Denken noch in seiner Sprache und auch in seinen Handlungen nicht sündigt. Der Talmud sagt, dass ungefähr 36 anonyme Zadiks ständig in unserer Gegenwart leben. Nur dank ihrer Kraft des Glaubens ist die Welt noch nicht zerstört worden. Dank ihrer Gläubigkeit und Frömmigkeit. Von ihren Gebeten gehe eine besondere Kraft aus. Jeder Jude könne diese Kraft erlangen und gleichsam wie auf einem Taschentuch den großen Fluss überqueren. Das größte Wunder aber sei, sich selbst zu prüfen, ohne einer Spur von Selbsttäuschung anheimzufallen. סמרטוט רקום, שיר אלום קולטום. הייתה לה סמלת ערב שחורה, ופטישי קולה דפקו מסמרי פלדה, במרפק שהושען על שולחן בית הקפה בכיכר סטרומה. הרגלתי את עיניי לראות אותך, ואם לא תבוא יום אחד, ימחק היום ההוא מחיי. אני באתי, ומחקתי בספוג נשר ענק שצויר בגיר על פיסת ענן. תחת לכנפיו התנופף סמרטוט רקום שאחרי שנים קשר ללולאת מכנסיו טבח הבסיס בבאר אורה. ביקשתי ממנו כמה תפוזים ובטפ הקסטות שוב השחירה סמלתה. הוא עצם בעיניו את עדי ארוחת הצהריים וקילף תפוחי האדמה. מי זו ששרה ניסיתי? אום קולטום? הוא נענה בראשו. מצידו יכולתי לשדוד את המטבח כולו. Revenge of the Stuttering Child, die Rache des stotternden Kindes, so heißt diese wunderbare Sprechplatte von Ronnie Somek mit dem E-Gitarristen Elliot Sharp. Auch er wird übrigens in Berlin beim Festival Jazz and Jewish Culture zu hören sein. Am 23.06. im Jüdischen Museum tritt er dort mit dem Schauspieler Christian Brückner auf. John Zorn selbst bekennt sich explizit zu seiner jüdischen Herkunft und verarbeitet in einigen seiner Projekte traditionell jüdische Elemente. Er verabschiedete sogar ein Manifest über das radikale Judentum seiner Musik, in dem er unter anderem erklärte, der Jude ist immer Ursprung einer doppelten Infragestellung gewesen, der Infragestellung des Selbst und der Infragestellung des Anderen. Da ihm nie die Möglichkeit gewährt wird, aufzuhören, jüdisch zu sein, ist er gezwungen, die Frage seiner Identität zu formulieren. Daher ist der Jude von Anfang an mit dem Diskurs des anderen konfrontiert und oft hängt sein Leben davon ab. Mir wurde klar, sagt John Zorn, dass ein Jude jemand ist, der naiv glaubt, dass er, wenn er selbstlos zu seiner Gastkultur beiträgt, akzeptiert werden wird. Aber wir sind die Außenseiter der Welt. Das ist es, was mich am Stamm anzog. Die Kultur des Außenseitertums. Thank you. Ja, über 150 Alben sind bisher erschienen und wir haben nur eine Stunde Zeit, also spielen wir hier im Deutschlandfunk immer mal wieder Kostproben aus diesen Alben der Serie Radical Jewish Culture. Hier Busy Being Born, das Album von Gary Lucas, daraus der Song The Mensch in the Moon. Und ein kurzes Zitat aus einer Plattenbesprechung zum Tzadik-Label. Da heißt es, gehört es heute quasi schon zum guten Ton, Klezmer mit Beats der Clubkultur zu unterlegen, so macht auch der Liebhaber des akustisch Seltsamen beim Tzadik-Label grandiose Funde, die weit über eingängige Crossover-Projekte hinausgehen. In dem überbordenden Programm finden sich Fusionen, etwa so bizarr anmutende Formationen wie Ahava Raba, die Kammermusik, Klezmer und tuvanische Kielgesangskünste zusammenbringen. Oder The Alter Rebbes Nigun der ehemaligen orthodoxen Studenten Oren Ambachi und Robbie Avenaim, die Punk, japanische Noise-Elemente und jüdische Nigunim miteinander verbinden. Zu Tim Sparks wunderbaren Gitarrenalben kommen wir gleich noch, zum Beispiel At the Rebbes Table. Und Gary Lucas hören wir hier noch im Hintergrund, The Mensch in the Moon. Jetzt aber zu John Zorns Album Issachar, The Circle Maker, mit dem grandiosen Geiger Mark Feldman. Ich mache das Label Tzadik jetzt schon seit einiger Zeit, sagt John Zorn, aber ich glaube nicht, dass ich die Frage exakt beantworten kann, was wir hier vorstellen. Es können eine Menge Dinge sein. Es kann auch einfach die Intention sein, eine solche Musik machen zu wollen. Es kann eine bestimmte Tonleiter sein, ein dramatisches Thema oder ein Motiv. Es kann etwas Historisches sein. Es kann etwas rein Emotionales sein. Es kann alles und nichts sein. Ich weiß es nicht. Ich erinnere gerne nochmal an die Ausstellung in Berlin, Radical Jewish Culture im Jüdischen Museum, und die geht noch bis zum 24. Juli. Jetzt noch einmal John Zorn mit der Masada String Band und dem Gitarristen Mark Ribot in Ner Tamid. Thank you. 21.30 Uhr hier in den Deutschlandfunk und in dieser Stunde stellen wir das John Zorn Label Zadig mit der Reihe Radical Jewish Culture vor. Der New Yorker Trompeter Stephen Bernstein hat einen ganzen Pool hervorragender Jazzmusiker aus seiner Stadt zusammengetrommelt und erschloss mit seinem Album Diaspora Soul. Inzwischen gibt es auch Diaspora Blues und Diaspora Hollywood, der Radical Jewish Culture Serie weitere ungeahnte Facetten. Stephen Bernstein mischt zum Beispiel Rhythm and Blues aus New Orleans und afrokubanische Elemente in ein jüdisches Hochzeitslied. Diese ganze Mixtur klingt bei ihm so frisch, als sei die Platte erst gestern aufgenommen worden. Bernstein mit schweren Dub-Rhythmen aus seinem Album Diaspora Soul. Die Karriere des folgenden Musikers, des Gitarristen Tim Sparks, wäre fast abrupt zu Ende gegangen, bevor sie überhaupt richtig einsetzen konnte. Als Kind brach Tim sich das linke Handgelenk und als der Arm aus dem Gips kam, stellte sich heraus, das Gelenk war völlig falsch angewachsen. Tim aber übte wie ein wahnsinniger Gitarre und sein Arzt meinte, diese Besessenheit habe möglicherweise dazu geführt, dass er seinen linken Arm nach einiger Zeit wieder ganz normal bewegen konnte. Heute ist Tim Sparks einer der meist aufgenommenen Musiker von John Zorn auf dem Zadig-Label und einer der größten amerikanischen Fingerstyle-Virtuosen. Er wird sehr bewundert von Kollegen wie etwa Leo Kottke. Sparks gehört zu den Künstlern, die meisten Platten für Zorn aufgenommen haben. Und seine erste, aus der hören wir jetzt eine Kostprobe, das war das Soloalbum Neshama, daraus hier The Shoemaker's Melody. Thank you. Ein schönes Zitat von John Zorn zwischendurch. Die antisemitische Vision jüdischer Omnipotenz kollidiert mit der Tatsache, dass die meisten Juden, die in den darstellenden Künsten arbeiten und sich öffentlich zu ihrem Judentum bekennen, angreifbar und aus dem kulturellen Mainstream Amerikas ausgeschlossen werden. David Gould lässt kompromisslos Dub Reggae mit Jazz und Klezmer kollidieren. Clubmusik von David Gould aus seinem Album Adonai in Dub. Soeben ist auf Zalig auch ein neues Album von ihm erschienen, das ihn im Duell mit Dubmaster Bill Laswell zeigt. Das Jewish Music Web Center schreibt im Netz, wie wunderbar doch all diese Platten aufgenommen und produziert sind. Da klingt einfach nichts verschwommen, muffig oder unsauber. Es ist ein großartiger Sound mit ungewöhnlicher Klarheit und Transparenz. Das schreibt das Jewish Music Center zum neuen Album, zum Album At the Rabbit's Table von Tim Sparks, den wir eben schon hörten, an seiner Steel String Acoustic Guitar. Mark Rebo kommt als zweiter Gitarrist dazu mit einer Nylon Acoustic Guitar. Eric Friedlander ist der Cellist, Greg Cohen der Bassist und Ciro Baptista aus Brasilien an der Percussion. Jüdische Musik mit einer starken intellektuellen Basis, trotzdem zeitgenössisch und sehr gut durchhörbar. Eine Musik, die einem Bach in Erinnerung ruft, aber auch das traditionelle spanische Gitarrenrepertoire, Klezmer, jüdische Musik, Jazz und. Walking in the Law's Home. Thank you. Ja, und da sind wir schon bei Jamie Saft, dessen Vollbart inzwischen wahrscheinlich schon bis zur Gürtellinie geht. Jamie Saft, ein Studio-Wizard, ein Klangzauberer. Er hat sein eigenes Studio in Brooklyn und mischt dort klassische und zeitgenössische Clubmusik mit Dub, Drum and Bass und natürlich jüdisch beeinflussten Keyboard-Melodien über elektronischen Beats. Jamie Saft, einer der engsten Mitarbeiter John Zorns, um es mal so auszudrücken, hier aus einem Album mit dem schönen Titel Breadcrumb Sins, Brotkrümelsünden. Wenn man dann noch ein bisschen drüber nachdenkt, ja klar, Brotkrümelsünden. Jamie Saft, ein Mann mit einer ganz eigenen Klangästhetik, auf dessen Platten man immer jede Menge Entdeckungen machen kann. Breadcrumb Sins heißt dieses Album. Die in New York Ende der 80er Jahre entstandene Szene für experimentelle Musik ist unter der Bezeichnung Downtown Jazz bekannt geworden, erklärt uns die österreichische Kulturzeitschrift David Juden. Dieser Szene gehören Musiker wie John Zorn, Uri Kane und Don Byron an. Übrigens, er ist auch mit seiner Hommage an den jüdischen Entertainer Mickey Katz am 24. Juni in Berlin live zu erleben. Don Byron, selten zu hören in Deutschland. Die meisten der Protagonisten dieser Szene sind jüdischer Abstammung, die sich nun durch das Klezmer-Revival bestärkt von der Musiktradition des Shtetls inspirieren ließen und diese zum Motor der Erneuerung ihrer eigenen Musik machten. Dieses Zurückblicken wirkte auch identitätsbildend auf die Musiker selbst. Wir fanden diese Sache, die cool war, und sie hatte so viel Funkiness wie der Blues oder die andere schwarze Musik, die wir zu stehlen versuchten, sagt sympathisch unverhohlen der Klarinettist Ben Goldberg. Thank you. Das war Musik aus dem Album Scientist at Work von Frank London mit einem fulminanten Geigenintro von Mark Feldman. Rob Burgers Akkordeon konnte man hören mit Bill Frisell und auf verschiedenen Soundtrack-Alben von John Zorn, aber auch mit dem Tinhead-Trio von der amerikanischen Westküste, einem Kammer-Jazz-Ensemble von Freidenkern. Rob Burger schwärmt für Exotik, für Tangos, für Melodien in Moll aus Osteuropa und für fast jedes Stück seines Albums Lost Photograph wechselt er die Instrumente. Ein Mann, der nicht nur Akkordeon spielt und das sehr virtuos, sondern auch Klaviere, akustische, präparierte und die Toy-Piano-Variante. Außerdem Pump-Organ, Music-Boxes, Bass-Harmonika und eine ganze Reihe von anderen Instrumenten, die er von seiner musealen Patina befreit. Lost Photograph heißt das wunderbare Album von Rob Burger. Ja, und jetzt noch rasch nach Rob Burger und seinem Akkordeon zu Julia Eisenberg, einer amerikanischen Komponistin und Sängerin. Sie ist die Gründerin und Bandleaderin der Gruppe Charming Hostess. Von diesem Ensemble ist ebenfalls gerade ein neues Album auf Zadek erschienen. Wir hören sie hier aber mit einer John Zorn-Komposition aus dem Album Voices in the Wilderness. Für dieses Album hat John Zorn viele seiner Freunde zusammengeholt und eigene Kompositionen völlig neu vertonen lassen. Julia Eisenberg übrigens bezeichnet sich und ihre Musik als nerdy, sexy, commie-girly, was immer das heißen mag. She had promised her life. לך את כל נכסייך אני אוהבת את השקר שאת משאירה אחרייך אני אוהבת את החדר כשהוא ריק השקט שאת משאירה אחרייך אני אוהבת את הרחש שזוכל לרגלייך את הרגע מלעדייך את הצבע הרחוק של עינייך Soweit also Julia Eisenberg aus dem Album Voices in the Wilderness. Karl Lippegaus stellte Ihnen in der vergangenen Stunde das Zadig-Label von John Zorn vor und darin speziell die Reihe Radical Jewish Culture, so heißt auch die gegenwärtig noch zu sehende Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin, die bis zum 24.07. noch geöffnet hat. Und vergessen Sie nicht, Jazz and Jewish Culture, ebenfalls in diesem Museum in Berlin vom 23. bis 26. Juni mit Elliot Sharp, Dave Douglas, Mark Feldman, Shelley Hirsch, Avishai Cohen, Paul Brady, David Krakauer und Don Byron. Mehr dazu auf der Website soundsnowwalls.de. Und zu dieser Platte, die hier noch läuft, von Kobe Israelite gibt es ein Zitat von Albert Einstein, der hat mal gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen. In diesem Sinne, Ihnen noch ein schönes Wochenende.